Im folgenden Jahre aber um die Zeit, da die Könige ausgezogen waren, führte Job das Kriegsheer ins Feld und verheerte das Land der Ammoniter. Sodann zog er hin und belagerte Rabba, während David in Jerusalem blieb. Und Job besiegte Rabba und zerstörte es. David aber nahm dem Milkom die Krone vom Haupt und befand, dass sie ein Goldtalent wog und an ihr war ein kostbarer Edelstein. Die setzte sich David aufs Haupt und führte eine große Menge Beute aus der Stadt hinweg. Die Bevölkerung aber, die sich darin befand, führte er weg und stellte sie an die Sägen, an die eisernen Picken und die Äxte. Ebenso verfuhr David mit allen anderen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David mit dem gesamten Kriegsvolke nach Jerusalem zurück. Später kam es bei Geser nochmals zum Kampfe mit den Philistern. Damals erlegte der Husatiter Sibbeschai den Sippai, einen von den Riesenkindern, und so wurden sie gedemütigt. Als es dann nochmals zum Kampfe mit den Philistern kam, erlegte Elhanan, der Sohn Jairs, Lami, den Bruder des Goliath aus Gat, dessen Speerschaft einem Weberbaume glich. Als es einst wieder bei Gat zum Kampfe kam, befand sich da ein riesenlanger Mensch, der je 6 Finger und 10 hatte, zusammen 24, und der ebenfalls vom Riesengeschlechte stammte. Als dieser Israel höhnte, erlegte ihn Jonathan, der Sohn von Davids Bruder Simea. Die Genannten stammten vom Riesengeschlechte zu Gat und fielen durch die Hand Davids und seiner Untergebenen.